Kundgabe 877. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.04.1939. Gotteskindschaft. Endziel des Lebens. Lichtzustand. Vergesset nicht, dass ihr berufen seid, Kinder Gottes zu werden und dass ihr auch in die gleichen Rechte eines Kindes eintreten sollt, so ihr euch würdig erweiset, Gottes Kinder zu heißen. Und es ist daher nötig, dass ihr erkennet, worin euer Wirken dereinst im Jenseits besteht. Es ist nötig, um euch verständlich zu machen, mit welchem Eifer ihr eure Höherentwicklung anstreben sollt und wie ihr jede Gelegenheit nutzen sollt, die euch die Kindschaft Gottes eintragen kann. Ein Kind Gottes zu sein heißt, völlig sich unter den Willen des himmlischen Vaters zu beugen, ihm in aller Liebe und Demut ergeben zu sein und die endgültige Vereinigung mit dem Vater als erstes Ziel sich stellen, auf das der Vater im Himmel gleichfalls seine ganze Liebe dem Erdenkind zuwendet, es in aller Weisheit unterrichtet und es Einblick nehmen lässt in seine Schöpfung und das zum Zweck immer weiterer Vervollkommnung, die unerlässlich ist, um mit vollstem Recht ein Kind Gottes genannt zu werden. Es hat der Herr alle seine Erdenkinder bestimmt zur Kindschaft Gottes. Doch nur sehr wenige erfassen den wahren Sinn dieses Wortes und wissen nicht, wie unsagbar bedeutungsvoll es ist für den Menschen, das kindliche Verhältnis zum Vater so früh als möglich anzuknüpfen. Er wird durch eine innige Hingabe bald eine lebendige Darstellung sowohl der Erdenaufgabe als auch der Tätigkeit im Lichtzustand bekommen und den letzten Sinn und Zweck erkennen. Es wird der Mensch mit vollstem Wissen über sein Entstehen und seine Höherentwicklung, sein Ziel, mit zäher Widerstandskraft verfolgen. Er wird es anstreben, ein Kind Gottes auf Erden zu werden, um im Jenseits seine eigentliche Aufgabe zu erkennen und diese gleichfalls mit aller Kraft zu erfüllen suchen. Denn in der Erfüllung der Erdenaufgabe liegt nicht der einzige und letzte Zweck des Lebens und der gesamten Verkörperung der menschlichen Seele. Dieser ist vielmehr zu suchen und zu finden in rein geistigem Streben. Und solches wieder soll bezwecken, dass der Mensch im Jenseits die gesamte Schöpfung übersehen kann und nun seinerseits zur Belebung dieser Schöpfung in mannigfacher Art beiträgt. So dem Erdenwesen diese Gewissheit geworden ist, dass eine ewige, unveränderliche Gottheit auch ihm eine Mission für später zugedacht hat und es dann auch noch unvermindert schaffen und streben kann, jedoch in geistiger Weise, gewinnt das irdische Leben völlig andere Gestaltung und wird auch viel nutzbringender angewendet werden für das Heil der Seele. Denn es erkennt sein Endziel und wird fortan bestrebt sein, Gott als dem ewigen Vater zu dienen und sich der Kindschaft Gottes würdig zu erweisen. Amen.